Ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Mache dich mein Herz rein, mache dich mein Herz rein. Ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Mache dich mein Herz rein, ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Lass Jesum ein, Welt, geh aus, lass Jesum ein. Mache dich mein Herz mein Herz rein. Mache dich mein Herz rein. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. herzerein. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Thank you.